Station 3. 1-2. B. Frau Manteuffel, welche Aufgaben haben Sie im Reisebüro? Als Reiseverkehrskauffrau organisiere ich Urlaubs- und Geschäftsreisen für unsere Kunden. Ich muss zum Beispiel Abfahrtszeiten für die Reisen mit der Bahn, dem Bus, dem Flugzeug oder dem Schiff recherchieren und Fahrkarten und Tickets buchen. Ich reserviere Zimmer in Hotels, aber auch Ferienwohnungen oder Ferienhäuser und ich organisiere Exkursionen. Wir müssen viele Länder sehr gut kennen. Ich bin Spezialistin für Reisen in die USA und nach Kanada. Ich muss immer aktuelle Informationen haben. Wie sammeln Sie Ihre Informationen? Ich lese aktuelle Reiseführer und Kataloge und man kann auch Informationen aus Videos sammeln. Mit dem Computer recherchiere ich zum Beispiel Reiseziele, Preise oder Fahrpläne. Verreisen Sie oft? Wir reisen leider nicht so oft, nur im Urlaub. Manchmal muss ich eine Qualitätskontrolle in Hotels im Ausland machen oder mich über neue Reisetrends informieren. Dann fahre ich zu einer Messe. Letzte Woche war ich in Friedrichshafen zur internationalen Touristikmesse Reisen und Freizeit. Für welche Länder haben Kunden großes Interesse? In Europa sind es Griechenland und Italien. Im Trend sind ganz klar Trekkingtouren, zum Beispiel auch in Nepal oder in Kenia. Abenteuerurlaub ist im Moment in. Unsere Kunden lieben das.